Übung 6a. Hören Sie die Wörter und sprechen Sie nach. Traktor. Telefon. Radio. Domino. Elektriker. Motor. Prospekt. Torte. Post. Katalog. Kino. Bank. Dozent.